nie eingestehen. Wir waren nie wirklich Freunde, von Bruderschaft niemals zu sehen. Du warst schon immer gut im Ring, was dich stört, was dich entlang. Doch zu zeigen, was du denkst, hast du doch nie richtig gemacht. Was du von mir hältst, egal was du von mir denkst, ich scheiß auf deine Freundschaft, deine ganze Existenz. Dein Geschleime, dein Art, ja, sie zeichnet dich für jede Art von Kameradschaft. Bist du das Kind? Nie wirklich was geleistet, nie zu was bereit. Den Status, den du trägst, hast du dir selber überreicht. Du hattest eigentlich nie ein festes Rückgrat, stellst dich gern in meine Reihe, einfach ungefragt. Was du von mir hältst, egal was du von mir denkst, ich scheiß auf deine Freundschaft, deine ganze Existenz. Dein Geschleime, dein Art, ja, sie zeichnet dich für jede Art von Kameradschaft. Bist du das Kind? Schlau, hörst dich gerne selber reden, nur nicht wieder lange was zu bewegen. Hinter meinem Rücken ein großes Maul, von vorne hast du dich noch nie getraut. Spaltest du in den Reihen rum, du bist und bleibst ein schädiger Lump. Ich scheiß auf deine Freundschaft, deine ganze Existenz. Dein Geschleime, dein Art, ja, sie zeichnet dich für jede Art von Kameradschaft. Bist du das Kind? Was du von mir hältst, egal was du von mir denkst. Ich scheiß auf deine Freundschaft, deine ganze Existenz. Dein Geschleime, dein Art,